Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Bruch. Das Wetter war prächtig. Die ganze Stadt hatte sich kurze Röcke und T-Shirts angezogen und war unterwegs auf kleinen Booten quer über den See. Das war ein guter Grund, um zu Hause zu bleiben. Aber mein neuer Klient wollte sich mit mir unbedingt auf einem dieser Dampfer verabreden. Unsereins fühlt sich zwar an Land wohler, aber was tut man nicht alles für das tägliche Brot? Ist es nicht wunderschön? Früher wollte ich zur See fahren. Als kleiner Junge las ich immer diese Seeräubergeschichten. Die Schatzinsel habe ich sicher 10-mal gelesen. Und Sie? Tut mir leid, aber ich wurde meist schon beim Lesen seekrank. Wussten Sie übrigens, dass die Seefahrer eine saumäßig niedrige Lebenserwartung hatten? Und dazu noch Skorbut, Elmsfeuer und Klabautermänner. Genau genommen war das Leben als Seefahrer schon immer trostlos. Denken Sie nur an Kolumbus. Der war so seekrank, dass er in Amerika an Land gehen musste. Obwohl er eigentlich nach Indien wollte. Interessante These. Ich mag übrigens solche intellektuellen Diskussionen. Die habe ich im Gefängnis immer vermisst. Und weshalb waren Sie im Gefängnis, Herr Negerli? Ja, um Ihnen alles zu erzählen, müsste der See größer und das Schiff langsamer sein. Verstehe. Und was wollen Sie von mir? Nee. Ich brauche Ihre Unterstützung, sonst sitze ich ganz tief in der Scheiße. Kaufen Sie sich eine neue Klospülung. Ich war früher einmal einer der besten Einbrecher der Stadt. Kein Haus war vor mir sicher. Sie können sich gar nicht vorstellen, was ich alles abgeschleppt habe. Einmal bin ich sogar beim damaligen Stadtpräsidenten eingebrochen. Bei dem im Tresor lagen Videokassetten. Mann, oh Mann. Was hat das alles mit unserer Schifffahrt hier zu tun? Ich bin rückfällig geworden. Traurig, traurig. Wie können Sie uns Steuerzahler bloß so etwas antun? Ja, machen Sie sich nicht über mich lustig, Maloney. Da unten hat es noch Platz für Leute, die mich auslachen. Er zeigte theatralisch auf die Wasseroberfläche. Ich nickte bloß und tat so, als wollte ich weglaufen. Er hielt mich zurück und bat mich um Verzeihung. Er war sehr drahtig und beinahe 2 Meter groß. Aus ihm hätte in jungen Jahren ein guter Basketballer werden können. Ich fragte ihn noch einmal, was er von mir wollte. Es dauerte auch diesmal eine Weile, bis er auf den Punkt kam. Da gab es dieses Haus, oben auf dem Hügel. Ich bin einige Male dran vorbeigegangen, so ein richtig schönes Haus mit einer lausigen Alarmanlage. Und das hat Sie gereizt, wie andere Männer die Wäsche von Madonna. Genau. Es kribbelte so richtig in meinen Händen und gestern, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Sie sind in das Haus eingebrochen. Ja, ein perfekter Einbruch. Keinerlei Spuren. So hoffe ich wenigstens. Das ist doch toll. Soll ich Ihnen jetzt noch gratulieren oder was? Nein. Sie müssen mir helfen, Maloney. Ich bin kein Hehler, wenn Sie das meinen. Es geht um Mord, Maloney. Mord? Ja, Leichen und so. Wen haben Sie bei dem Einbruch ermordet? Ich? Niemanden. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. In dem Haus lagen 2 Leichen, ein Mann und eine Frau. Aber ich habe nichts damit zu tun. Sie waren bloß der Einbrecher, der danach kam. Genau. Vor mir muss jemand die beiden umgebracht haben. Und was soll ich jetzt tun? Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich keine Spuren hinterlassen habe. Vielleicht kommt die Polizei nicht auf die Idee, dass ich in dem Hause war. Aber es ist möglich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Schließlich wird man nicht jünger, nicht wahr? Wie wäre es, wenn Sie sich freiwillig stellen würden? Aber nicht doch, Maloney. Wo doch sowieso alle Gefängnisse überfüllt sind. Nein. Ich werde weder drin noch draußen ein besserer Mensch. Negerli gab mir einige schöne neue Noten, die echt aussahen. Wir verabredeten uns wieder auf einem dieser schaukelnden Schiffe. Vorerst ging ich an Land und versuchte bei der Polizei herauszufinden, was diese wusste oder vermutete. Eine klare Sache: Raubmord. Der Einbrecher wurde von dem Ehepaar überrascht Und er hat beide erschossen. Es fehlen eine Menge Wertgegenstände. Könnte es nicht sein, dass die beiden schon vorher ermordet wurden? Nein, Maloney, das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Die beiden sind seit gestern tot und gestern wurde auch eingebrochen. Ein Nachbar hat ein Klirren gehört. Hat er den Täter gesehen? Nein. Aber was soll diese Fragerei? Waren Sie im Solarium oder haben Sie immer eine so rote Nase? Meine Nase ist nicht rot. Dafür ist Ihr linkes Auge trübe. Wenn Sie so weitermachen, wird man Sie eines Tages als billiges Exportgut in den Osten verfrachten. Dort landet alles, was wir nicht mehr gebrauchen können. Jetzt reicht's aber, Maloney. Ich habe Sie nicht hergerufen. Niemand hat Sie hergerufen. Die Polizei benötigt Ihre Hilfe nicht. Kapiert, Maloney? Ich hatte meine Informationen und er wusste nicht mehr, was ich eigentlich von ihm wollte. Und so kriegt jeder, was er verdient. Ich ging wieder zurück in mein Büro. Es schien so, als ob sich mein Klient keine Sorgen machen müsste. Doch es schien nur so. In meinem Büro erwartete mich eine blonde Frau, Marke Tabakreklame. Sie trug sportliche Kleider und bewegte sich so, als ob sie das Racket griffbereit neben sich hätte. Ich liefere Ihnen den Mörder, Maloney. Was denn für ein Mörder? Wir sind hier nicht im Film. Das ist bloß ein Hörspiel. Sie suchen doch den Mörder von Herrn und Frau Sommer. Wie kommen Sie darauf? Es geht Sie nichts an. 5.000 und ich sag Ihnen, was Sache ist. Du, meine Güte, haben Sie einen Schnellkursus als Gangsterbraut besucht? 5.000 und ich liefere Ihnen den Mörder. Sie blieb stur. Ich hatte keine 5.000, die ich locker machen konnte. Und meinen Klienten sah ich erst am nächsten Tag. Die Blonde ließ mir schließlich 2 Tage Zeit, damit ich mir die Sache überlegen könne. Ich ging vorerst mal ins Kino. In einer Reprise lief Dr. Zhivago. Das war auch nicht schlecht. Es war schon seltsam. In der ganzen Stadt gab es nicht mehr als 5% hochgradig Verrückte. Aber es machte den Anschein, dass alle diese 5% irgendwann einmal in mein Büro kommen wollten. Einer, der ebenfalls zu dieser Minderheit gehörte, arbeitete noch immer für das Allgemeinwohl. Wenn Sie gekommen sind, um mich zu beleidigen, rate ich Ihnen gleich wieder rechtsumkehrt zu machen. Rechtsumkehrt? Das würde Ihnen so passen. Sie trauern doch noch heute den verpassten Marschbefehlen nach. Weiter so, Maloney. Ich persönlich ziehe es vor, mir ein Video von diesem Columbo anzusehen. Dessen Mantel ist etwa so neu wie Ihre Scherze. Eigentlich wollte ich Ihnen bloß gratulieren. Nur zu. Gratulieren Sie. Das war ja richtig toll, wie Sie den Doppelmörder der Familie Sommer geschnappt haben. Doppelmörder? Sommer? Geschnappt? Das ist doch Unsinn, Maloney. Wir haben ihn noch... Maloney? Sind Sie bloß hierher gekommen, um wieder in unseren laufenden Ermittlungen herumzuschnüffeln? Schade. Und ich dachte schon, Sie seien besser, als ich mir das manchmal so vorstelle. Wenn Sie es genau wissen wollen, Maloney, wir haben Fingerabdrücke. Nun, eigentlich nur einen einzigen. Und der ist nicht besonders gut. Und es scheint sich um den kleinen Finger zu handeln. Aber er würde genügen. Wenn dieser kleine Finger irgendwo in unserer Kartei ist, werden wir ihn finden. Das genügte vorerst. Mein Klient hatte also doch nicht so gut aufgepasst, wie er geglaubt hatte. Ich machte einen Spaziergang zum Haus der Familie Sommer und traf auf eine Nachbarin, die mit ihrem kleinen Hund herumstolzierte. Sei still, Helmut. Sie sind also Detektiv? Ja, Maloney, bekannt aus Bars, Betten und Boliden. Ja, diese Sommers waren seltsame Leute. Es gab Gerüchte über sie. Was sie nicht sagen. Und was waren das für Gerüchte? Ja, Helmut, gleich kriegst du deinen Saumagen. Kriminelle Gerüchte, richtig kriminelle Gerüchte. Klingt interessant. Oh, ich weiß nichts Genaues. Es hieß aber, dass diese Sommers mit schmutzigem Geld arbeiteten. Und wer sagte solch schmutzige Sachen über die Sommers? Wer? Ach, Sie möchten einen Namen? Aber ich bitte Sie, ich verrate niemanden. So, Helmut, jetzt gehen wir nach drüben. Da kannst du dann dein Geschäft verrichten. Die Nachbarschaft war sehr gesprächig, wenn es um die Sommers ging. Ein Nachbar wusste, dass es noch einen Sohn gab, der aber nirgends angemeldet sei. Ich hatte wieder einige Fakten beisammen und rüstete mich mit einer dunklen Sonnenbrille und einigen Tabletten gegen Seekrankheit für meine nächste Bootsfahrt. Nageli sah entspannt und glücklich aus. Einfach wunderbar, diese Seeluft. Die Polizei hat einen Fingerabdruck von Ihnen. Unmöglich. Ich trug die ganze Zeit Handschuhe. Ich bin doch nicht blöd. Dann ist die Polizei auf der falschen Spur. Und wie sieht die richtige aus? Es gibt Gerüchte in der Nachbarschaft der Toten. Die beiden waren nicht unbescholten. So? Und es gibt einen Sommer Junior. Er hat offenbar keine feste Adresse. Toll. Und wie wollt ihr an den herankommen? Leute findet man, indem man sie sucht. Und wo wollen Sie mit der Suche beginnen? Am besten gleich hier. Hallo, Sie! Ja? Heißen Sie Sommer? Ja, wieso? Ich wäre verrückt. Sind Sie der Sohn der ermordeten Familie Sommer? Ja. Sind Sie von der Polizei? Das glaubt Ihnen niemand, Malone. Das ist unfassbar. Sie sind ein Genie? Ehe mich Nageli für den neu geschaffenen Kriminalistik-Nobelpreis vorschlagen konnte, verließ ich das Boot, indem ich den Kapitän zur Umkehr zwang und ihm zur Motivation ein verfaultes Stück Bounty unter die Nase hielt. Er begriff den symbolischen Gehalt dieser Aktion und ich lieferte wenig später Sommer Junior bei der Polizei ab. Nichts zu machen, Maloney. Der Junge hat ein einwandfreies Alibi. Vielleicht hat er seine Eltern nicht selber umgebracht. Der Junge hat kein Geld, keine Beziehungen, nichts. Das ist ein richtiger Eigenbrötler. Und ich dachte, dass ich Ihnen den Fall aufkläre und Sie mir anschließend um den Hals fallen. Ich habe mir vorsichtshalber bereits einen Desinfektionsspray gekauft. Wenn ich an Ihr Büro denke, hilft da höchstens noch anzünden und neu aufbauen. Wir alberten noch eine Weile herum. Dann ging ich wieder in mein Büro. Die junge Blondine mit den eindeutigen Preisvorstellungen war wieder da. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich schenkte ihr ein 25-Franken-Lächeln. 5.000. Darunter mache ich es nicht. 4.000 sind auch noch zu viel. Also gut. 2.000. Wenn ich es mir genau überlege, sind auch noch 1.000 zu viel. Aber ich brauche das Geld. Mein Freund hat mich sitzen lassen. Wie wär's mit Arbeit? In der jetzigen konjunkturellen Lage? Ich will doch nicht einer hochmotivierten Person den Arbeitsplatz wegschnappen. Also gut, aber selbst 500 sind zu viel für eine solche Information. Ich kenne den Mörder. Ihr Ex-Freund, ich weiß. Wie kommen Sie darauf? Habe ich mich etwa verraten? Ja, genau in diesem Moment. Scheiße. Also hören Sie mal gut zu. Ich bezahle Ihnen nichts, dafür erwarte ich aber, dass Sie mir Beweise liefern. Das klingt aber nicht nach einem guten Geschäft. Macht nichts. Aufschwung Ost klingt zum Beispiel gut, ist aber scheiße. Also aufs Klingen kommt's nicht an. Okay. Nageli hat die beiden umgebracht. Nageli? Und weshalb? Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Sie blieb stur dabei. Ich schenkte ihr eine vergriffene Ausgabe des Buches »Verhandeln leicht gemacht«, ein Leitfaden für künftige Geschäftspartner von Philip Maloney. Sie bedankte sich artig mit einem Kuss und ging. Ich ging ebenfalls und besuchte noch einmal die Nachbarin mit dem dicken Helmut. Ich beschrieb ihr meinen Klienten, sie hörte aufmerksam zu. Ja, dieser Mann war einige Male bei den Sommers, ein Riese, immer gut angezogen, aber sehr misstrauisch. Er hat immer einige hundert Meter weiter unten sein Auto abgestellt. Einmal hat er meinen Helmut so erschreckt, dass dieser danach 3 Tage Verstopfung hatte. Mich würde interessieren, ob Sie noch mehr wissen über die dunklen Geschäfte der Familie Sommer. Sie haben gestohlenes Geld gewaschen und dabei sehr viel abkassiert. Das genügte. Ich ging an den Landungssteg und inspizierte 3 Stunden lang alle ankommenden und abfahrenden Schiffe. Doch Nageli war nirgends zu sehen. Schließlich landete ich wieder in meinem Büro. Nageli zog es vor, mich via Telefon zu belästigen. Er klang müder, als ich ihn in Erinnerung hatte. Tut mir leid, Maloney. Ich musste Sie ein wenig hereinlegen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Weshalb haben Sie dieses Theater überhaupt veranstaltet? Ich habe einen neuen Pass gekriegt Allerdings mit Verspätung. Der Service ist nicht mehr so wie früher. Ich musste einige Tage warten und ich wollte wissen, ob die Polizei schon hinter mir her ist. Die tappt da, wo es bekanntlich dunkler ist, als die Polizei erlaubt. Weshalb mussten die Sommers dran glauben? Sie haben mich hereingelegt, Maloney. Jahrelang. Sie wurden reich mit all dem Geld und dem Schmuck, den ich ihnen gab. Und ich kriegte immer nur jämmerliche Anteile zurück. Haben Sie schon mal etwas von einer Fangschaltung gehört? Guter Witz, Maloney. Ich bin hier in einer öffentlichen Kabine. Na dann viel Spaß. Ja, von mir werden Sie nichts mehr hören, Maloney. Ich setze mich zur Ruhe und warte auf eine Herzschwäche. Oder eine junge Frau. Wobei das Erstere wahrscheinlicher ist. Ich hörte tatsächlich nichts mehr von ihm. Und soviel ich weiß, schlägt sein Herz auch heute noch. Seine Ex-Freundin, die ihn verraten wollte, wurde übrigens später Managerin einer ziemlich schrillen Rockgruppe. Offenbar hatte ihr mein Buch tatsächlich weitergeholfen.